fabeln und erzählungen von fabeln diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz fabeln von gotthold ephraim lessing fabeln und erzählungen dreizehn der eremit im walde nah bei einer stadt die man mir nicht genennet hat ließ einst ein seltenes gefieder ein junger eremit sich nieder in einer stadt denkt applikant die man ihm nicht genannt was muß er wohl für eine meinen beinahe sollte mir es scheinen daß die nein die gemeinet wär kurz applikant denkt hin und her und schließt noch eh er mich gelesen es sei gewiß berlin gewesen berlin ja ja das sieht man bald denn bei berlin ist ja ein wald der schluß ist stark bei meiner ehre ich dachte nicht daß es so deutlich wäre der wald paßt herrlich auf berlin ohn ihn beim haar herbeizuziehn und ob das übrige wird passen will ich dem leser überlassen auf griechisch weiß ich wie sie hieß doch wer versteht's kerapolis hier nahe bei kerapolis war's wo ein junger eremite in einer kleinen leeren hütte im dicksten wald sich niederließ was je ein eremit getan fing er mit größtem eifer an er betete er sang er schrie des tags des nachts und spät und früh er aß kein fleisch er trank nicht wein ließ wurzeln seine nahrung sein und seinen trank das helle wasser bei allem appetit kein prasser er geißelte sich bis aufs blut und wußte wie das wachen tut er fastete wohl ganze tage und blieb auf einem fuße stehn und machte sich rechtschaffne plage in himmel mühsam einzugehn was wunder also daß gar bald vom jungen heiligen im wald der ruf bis in die stadt erschallt die erste die aus dieser stadt zu ihm die heilge wallfahrt tat war ein betagtes weib auf krücken zitternd kam sie an und fand den wilden gottesmann der sie von weitem kommen sahe dem hölzern kreuze kniend nahe je näher sie ihm kömmt je mehr schlägt er die brust und weint und winselt er und wie es sich für einen heilgen schicket erblickt sie nicht ob er sie gleich erblicket bis er zuletzt vom knien matt und heiliger verstellung satt vom fasten kreuzgen klosterleben marienbildern opfer geben von beichte salbung seelenmessen ohn das vermächtnis zu vergessen von rosenkränzen mit ihr redte und das so oratorisch sagt daß sie erbärmlich weint und klagt als ob er sie geprügelt hätte zum schluß bricht sie von seiner hütte wozu der saure eremite mit not ihr die erlaubnis gab sich einen heil'gen splitter ab den sie beküsset und belecket und in den welken busen stecket mit diesem schatz von heiligkeit kehrt sie zurück begnadigt und erfreut und läßt daheim die frömmsten frauen ihn küssen andre nur beschauen sie ging zugleich von haus zu haus und rief auf allen gassen aus der ist verloren und verflucht der unsern eremiten nicht besucht und brachte 100 gründe bei warum es sonderlich den weibern nützlich sei ein altes weib kann eindruck machen zum weinen bei der frau und bei dem mann zum lachen zwar ist der satz nicht allgemein auch männer können weiber sein doch diesmal waren sie es nicht die weiber schienen nur erpicht den teuern waldseraph zu sehen die männer aber wehrten's nicht und ließen ihre weiber gehen die häßlichen und schönen die ältesten und jüngsten frauen das arme wie das reiche weib kurz jede ging sich zu erbauen und jede fand erwünschten zeitvertreib was zeitvertreib wo man erbauen will was soll der widerspruch bedeuten ein widerspruch das wäre viel er sprach ja sonst von lauter seligkeiten o davon sprach er noch nur mit dem unterschiede mit alten sprach er stets von tod und eitelkeit mit armen von des himmels freude mit häßlichen von ehrbarkeit nur mit den schönen allezeit vom ersten jeder christentriebe was ist das wer mich fragt kann der ein christ wohl sein denn jeder christ kommt damit überein es sei die liebe liebe der eremit war jung das hab ich schon gesagt doch schön wer nach der schönheit fragt der mag ihn hier besehn genug den weibern war er schön ein starker frischer junger kerl nicht dicke wie ein faß nicht hager wie ein querl nun nun aus seiner kost ist jenes leicht zu schließen doch sollte man auch wissen daß gott dem den er liebt zu steinen wohl gedeihen gibt und das ist doch kein fett gerichte ein bräunlich männliches gesichte nicht allzu klein nicht allzu groß das sich im dichten barte schloß die blicke wild doch sonder anmut nicht die nase lang wie man die kaisernasen dicht das ungebundne haar floß straubicht um das haupt und wesentlichre schönheitsstücke hat der zerrissene rock dem blicke nicht ganz entdeckt nicht ganz geraubt der waden nur noch zu gedenken sie waren groß und hart wie stein das sollen wie man sagt nicht schlimme zeichen sein allein den grund wird man mir schenken nun wahrlich so ein kerl kann weiber lüstern machen. Ich sag es nicht für mich, es sind geschehne sachen. Geschehne sachen? Was? So ist man gar zur tat gekommen? Mein lieber simplex, fragt sich das? Weswegen hätt er denn die predigt unternommen, die süße lehre süßer triebe? Die liebe heischet gegenliebe, und wer ihr priester ist, verdienet keinen haß. O andacht, mußt du doch so manche sünde decken? Zwar die moral ist hier zu scharf, weil mancher mensch sich nicht bespiegeln darf aus furcht, er möchte vor sich selbst erschrecken. Drum will ich nur mit meinen lehren ganz still nach hause wiederkehren. Kommt mir einmal der einfall ein, und ein verleger will für mich so gnädig sein, mich in groß quart in druck zu nehmen, so könnt ich mich vielleicht bequemen mit 100 englischen moralen, die ich im laden sah, zu prahlen, exempelschätze, sittenrichter, die alten und die neuen dichter mit witz'gen fingern nachzuschlagen, und was die sagen und nicht sagen, in einer note abzuschreiben. Bringt, sag ich noch einmal, man mich gedruckt an tag, denn in der handschrift lass ich's bleiben, weil ich mich nicht belügen mag. Ich fahr in der erzählung fort, doch möcht ich in der tat gestehn, ich hätte manchmal mögen sehn, was die und die, die an den Wallfahrtsort mit heil'gen Gedanken kam, für fremde Mienen an sich nahm, wenn der verwegne Eremit feinlistig Schritt vor Schritt vom Geist aufs Fleisch zu reden kam. Ich zweifle nicht, dass die verletzte Scham den Zorn nicht ins Gesicht getrieben, dass Mund und Hand nicht in Bewegung kam, weil beide die Bewegung lieben. Allein, dass die Versöhnung ausgeblieben, glaub ich, und wer die Weiber kennt, nicht eher, als kein Stroh mehr brennt. Denn wird doch wohl ein Löwe zahm, und eine Frau ist ohnedem ein Lamm. Ein Lamm? Du magst die Weiber kennen. Je nun, man kann sie doch in so weit Lämmer nennen, als sie von selbst ins Feuer rennen. Fährst du in der Erzählung fort und bleibst mit deinem Kritisieren doch ewig an demselben Ort? So kann das Nützliche den Dichter auch verführen. Nun gut, ich fahre fort und sag, um wirklich fortzufahren, dass nach 5/4 Jahren die Schelmereien ruchbar waren. Erst nach 5/4 Jahren? Nu, der Eremit hat wacker ausgehalten, so viel trau ich mir doch nicht zu. Ich möchte nicht sein Amt ein 1/4 Jahr verwalten. Allein, wie ward es ewig kund? Hat es ein schlauer Mann erfahren? Verriet es einer Frau waschhafter Mund? Wie? Oder daß den Hochverrat ein alt neugierig Weib aus Neid begangen hat? O nein, hier muß man besser raten, zwei muntre mädchen hatten schuld die voller frommen ungeduld das taten was die mütter taten und dennoch wollten sich die mütter nicht bequemen die guten kinder mitzunehmen sie merkten also wohl den braten und haben ihn gar dem papa verraten die töchter sagten's dem papa wo blieb die liebe zur mama o die kann nichts darunter leiden denn wenn ein mädchen auch die mutter liebt daß es der mutter in der not den letzten bissen brot aus seinem munde gibt so kann das mädchen doch die mutter hier beneiden hier wo so lieb als klugheit spricht ihr schönen trotz der kinderpflicht vergeßt euch selber nicht kurz durch die mädchen kam's ans licht daß er der eremit beinah die ganze stadt zu schwägern oder kindern hat o der verfluchte schelm wer hätte das gedacht die ganze stadt ward aufgebracht und jeder ehmann schwur daß in der ersten nacht er und sein mitgenoß der hain des feuers beute müsse sein schon rotteten sich ganze scharen die zu der rache fertig waren doch ein hochweiser magistrat besetzt das tor und sperrt die stadt der eigenrache vorzukommen und schicket alsobald die schergen in den wald die ihn vom kreuze weg und in verhaft genommen man redet schon von galgen und von rad so sehr schien sein verbrechen häßlich und keine strafe war so gräßlich die wie man sagt er nicht verdienet hat und nun ein hagestolz ein schlauer advokat sprach o dem kommt man nicht ans leben der es unzähligen zu geben so rühmlich sich beflissen hat der eremite der die nacht im kerker ungewiß und sorgend durchgewacht ward morgen ins verhör gebracht der richter war ein schalkscher mann der jeden mit vergnügen schraubte und doch wie man sich irren kann von seiner frau das beste glaubte sie ist ein ausbund aller frommen und nur einmal in wald gekommen den pater eremit zu sehn einmal was kann da viel geschehn so denkt der gütige herr richter denk immer so zu deiner ruh lacht gleich die wahrheit und der dichter und deine fromme frau dazu nun tritt der eremit vor ihn mein freund wollt ihr von selbst die nennen die ihr kennt und die euch kennen so könnt ihr der tortur entfliehn doch darum lass ich mich nicht plagen ich will sie alle sagen herr richter schreib er nur und wie der eremit entdecket sie ein eremite kann nicht schweigen sonst ist das plaudern nur den stutzern eigen der richter schrieb die erste war camilla wer camilla ja fürwahr die andern sind sophia laura doris angelika corinna chloris der henker mag sie alle fassen gemach und eine nach der andern fein denn eine nur vorbeizulassen wird wohl kein großer schade sein fiel jeder ratsherr ihm ins wort hört schrien sie erzählt nur fort weil jeder ratsherr in gefahr sein eigen weib zu hören war ihr herren schrie der richter nein die wahrheit muß am tage sein was können wir sonst für ein urteil fassen ihn schrien alle gehn zu lassen nein die gerechtigkeit und kurz der delinquent hat jede noch einmal genennt und jeder hing der richter dann ein loses wort für ihren hahnrei an das hundert war schon mehr als voll der eremit der mehr gestehen soll stockt weigert sich scheut sich zu sprechen nu nu nur fort was zwingt euch wohl so unvermutet abzubrechen das sind sie alle seid ihr toll ein held wie ihr gestehet nur gesteht die letzten waren wie ihr seht clara pulcheria susanne charlotte marianne hanne denkt nach ich lass euch zeit dazu das sind sie wirklich alle nu macht eh wir schärfer in euch dringen nein keine mehr ich weiß genau ha ha ich seh man soll euch zwingen nun gut herr richter seine frau daß man von der erzählung nicht als einem weibermärchen spricht so mach ich sie zum lehrgedichte durch beigefügten unterricht wer seines nächsten schande sucht wird selber seine schande finden nicht wahr so liest man mich mit furcht und ich erzähle sonder sünden 14 die brille dem alten freiherrn von krysant wagt's amor einen streich zu spielen für einen hagestolz bekannt fing um die 60 er sich wieder an zu fühlen es flatterte von alt und jung begafft mit reizen ganz besonderer kraft ein bürgermädchen in der nachbarschaft dies bürgermädchen hieß finette finette ward des freiherrn siegerin ihr bild stand mit ihm auf und ging mit ihm zu bette da dacht in seinem sinn der freiherr und warum denn nur ihr bild das zwar den kopf doch nicht die arme füllt sie selbst steh mit mir auf und geh mit mir zu bette sie werde meine frau es schelte wer da schilt gnädge tant und nicht und schwägerin finette ist meine frau und ihre dienerin schon so gewiß man wird es hören der freiherr kommt sich zu erklären er greift das mädchen bei der hand tut wie ein freiherr ganz bekannt und spricht ich freiherr von krysant ich habe sie mein kind zu meiner frau ersehen sie wird sich hoffentlich nicht selbst im lichte stehen ich habe guts die hüll und fülle und hierauf las er ihr durch eine große brille von einem großen zettel ab wie viel ihm gott an gütern gab wie reich er sie beschenken wolle welch großen witwenschatz sie einmal haben solle dies alles las der reiche mann ihr von dem zettel ab und guckte durch die brille bei jedem punkte sie begierig an nun kind was ist ihr wille mit diesen worten schwieg der freiherr stille und nahm mit diesen worten seine brille denn dacht er wird das mädchen nun so wie ein kluges mädchen tun wird mich und sie ihr schnelles ja beglücken werd ich den ersten kuß auf ihre lippen drücken so könnt ich im entzücken die teure brille leicht zerknicken die teure brille wohl bedächtig ab finette der dies zeit sich zu bedenken gab bedachte sich und sprach nach reiflichem bedenken sie sprechen gnädger herr vom freien und vom schenken ach gnädger herr das alles wär sehr schön ich würd in samt und seide gehn was gehn ich würde nicht mehr gehn ich würde stolz mit sechsen fahren mir würden ganze scharen von dienern zu gebote stehn ach wie gesagt das alles wär sehr schön wenn ich wenn ich ein wenn ich will doch sehn hier sahe man den alten herrn sich blähn was für ein wenn mir kann im wege stehn wenn ich nur nicht verschworen hätte verschworen was finette verschworen nicht zu frein o grille rief der freiherr grille und griff nach seiner brille und nahm das mädchen durch die brille nochmals in augenschein und rief beständig grille grille verschworen nicht zu frein behüte sprach finette verschworen nur mir keinen mann zu frein der so wie ihre gnaden pflegt die augen in der tasche trägt 15 nix bodenstrom nix bodenstrom ein schiffer nahm war es in hamburg oder amsterdam daran ist wenig oder nichts gelegen ein junges weib das ist auch sehr verwegen freund sprach der kaufherr den zum hochzeitschmause der schiffer bat du bist so lang und oft von hause dein weibchen bleibt indes allein und dennoch willst du mit gewalt denn hahnrei sein indes da du zur see dein leben wagst indes daß du in surinam am amazonenflusse dich bei den hottentotten kannibalen plagst indes wird sie mit eurem schönen schlusse versetzte nix indes indes ei nun das nämliche kann euer weibchen tun denn herr was braucht's dazu für zeit indes ihr auf der börse seid ende von fabeln und erzählungen 15